Kapitel 8 Die Erfindung der Schamanen. Eben noch galt sie als Ur-Arier. Und jetzt gehen wir dem Verdacht nach, sie könnte eine Schamanin gewesen sein und kommen dann auch noch mit Harry Potter. Konstruieren wir uns nicht unseren eigenen, bestens in die Zeit passenden Traumfund? Schamaninnen betören ja nicht nur die Popkultur. Ein kurzer Blick auf Instagram oder YouTube führt die außerordentliche Vielfalt vor Augen, in der Schamanismus zelebriert wird. Da ist nichts dabei, was es nicht gäbe. Aura reinigen, schamanische Gebärmutterrituale, Trommelgeburtstag zur Vollmondin. Schamanismus wird als spirituelle Heilmethode angepriesen, als Urreligion. Entsprechende Naturrituale gelten als verlässliche Wege zu Selbsterfahrung und Selbstermächtigung. Schamanen begeistern auch all jene, die von der Lust an Fantasy und Mystery angetrieben sind, an Rollenspiel und fantastischer Verkleidung. Unsere Recherchen rund um Bergung und Missbrauch der Schamanen durch die Nazis zeigten, wie Wissenschaft dem Zeitgeist verfallen kann. Wir sollten aufpassen, nicht ähnliche Fehler zu begehen und einen mysteriösen Fund in eine allzu zeitgeistige Schublade zu packen. Zumal in eine Schublade, in die so ziemlich alles passt. Fast alle Forschungsarbeiten zum Thema Schamanismus warten mit zwei Klagen auf. Erstens sei die Literatur nicht mehr zu überblicken und zweitens handle es sich um ein Phänomen, für das keine allgemein anerkannte Definition vorläge, weshalb man in der Regel auf eine solche verzichtet. Doch wie sollen wir nach etwas suchen, von dem nicht einmal klar ist, was es genau ist? Können wir überhaupt sicher sein, dass es existiert? Was die Angelegenheit brisant macht, allein die Frage, ob da im Museum nun wirklich eine Schamanin im Glassarg ruhte, könnte uns in Teufels Küche bringen.